Mit dem Thema Habemus Papam, die Papstwahl, ihre Riten und Geschichte, Teil 1. Habemus Papam, das wird gesagt, wenn die Papstwahl geglückt ist, und dann steigt aus einem Kupferrohr weißer Rauch auf, beim gescheiterten Wahlgang ist es schwarzer. Das ist aber nur ein Teil der Zeremonie, ein Ritus. Daneben gibt es noch eine Fülle anderer, die sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben und die aufgeladen sind mit religiöser und auch kirchenpolitischer Bedeutung. Fachmann für dieses Thema ist Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Universität Münster. Er ist in der Öffentlichkeit bekannt geworden, weil er die geheimen Archive des Vatikan aufarbeiten durfte. In der SWR2 Aula beschreibt und analysiert Wolf in zwei Teilen, heute und am Ostersonntag, die faszinierende Symbolik der Papstwahl, die ein interessantes Licht auf das Selbstverständnis der katholischen Kirche wirft. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Wenn der erste der Kardinaldiakone diese frohe Botschaft auf der äußeren Loggia der Petersbasilika den auf dem Petersplatz versammelten gläubigen Massen verkündet, ist das Entscheidende bereits geschehen. Die Sedis Vacans, die große Krise, in die der Tod des Papstes die katholische Kirche gestürzt hat, ist vorbei. Diese Krise resultiert aus der nur schwer aufhebbaren Spannung zwischen der Ewigkeit des Papsttums als Institution und der Sterblichkeit des einzelnen Papstes als Person, zwischen der Kontinuität des Petrusamtes und der Diskontinuität seiner einzelnen Inhaber. Der Bearbeitung dieser Spannung, denen nicht nur die zahlreichen einzelnen Zeremonien und Rituale vom Tod des Papstes bis zur Intronisation seines Nachfolgers, vielmehr stellt die zeremonielle Gestaltung der Sedis Vacans als Ganze ein einziges großes Symbol dar, ein kohärentes Verweissystem, das die Ordnung der katholischen Kirche abbilden und die gütig waltende Vorsehung des transzendenten Gottes performativ in Zeit und Raum gegenwärtig setzen soll. Es geht quasi im Morgenglanz der Ewigkeit um die Stiftung von Sinn und Kontinuität angesichts der radikalen Erfahrung von Diskontinuität und Kontingenz. Da in all den Riten und Symbolen der Sedis Vacans Gottes verborgenes Handeln sichtbar gemacht werden soll, ist nicht verwunderlich, dass der eigentlich entscheidende Akt, die Wahl des Papstes selbst, im Geheimen geschieht, abgeschirmt von der Öffentlichkeit im Konklave der Sixtinischen Kapelle. Die Papstwahlordnung Johannes Pauls II. Von 1996 schärft nicht umsonst das absolute Geheimnis des Konklaves noch einmal ein. Der Papst verbietet sogar ausdrücklich den Gebrauch von Handys und anderen modernen Geräten der Kommunikation. Eine Nachricht per Twitter, die das Ergebnis schon vorab bekannt machte, wie bei der letzten Bundespräsidentenwahl geschehen, soll bei einer Papstwahl unter Androhung höchster kirchlicher Strafen ausgeschlossen sein. Wahrscheinlich ist diese theologisch notwendige Inszenierung des Geheimen genau das, was eine Papstwahl für die Medien so interessant macht, was die Menschen an dieser Form von Amtseinsetzung so sehr fasziniert. Nicht umsonst gehört das Kupferrohr, aus dem schwarzer Rauch bei einem gescheiterten Wahlgang und weißer Rauch bei einer erfolgreichen Papstwahl aus dem Kanonenofen der Sixtinischen Kapelle aufsteigt, zu den am häufigsten abgelichteten Gegenständen der Welt. Es ist die einzige Möglichkeit der Kommunikation der im Konklave versammelten Kardinäle mit der Außenwelt. Und diese erfolgt nicht umsonst auf symbolische Weise. Schwarz und Weiß sprechen als Farben ja für sich. Die strikte Abschirmung des Wahlraumes soll aber vor allem jeden Einfluss von außen verhindern und so absolute Verfahrensautonomie gewährleisten. Außerdem sollen durch die Kommunikationsgrenze der Mauern des Konklaves Dissens und Streit unter den Wählern nach außen verdeckt bleiben. Nicht zuletzt aber kommt der Geheimhaltung eine spezifisch religiöse Dimension zu. Das Geheime ist Zeichen der Nähe Gottes in dieser Welt. Verborgen ist er da. Die Inszenierung des Geheimen soll den Ausgeschlossenen signalisieren, dass Gottes Vorsehung im geheimen Konklave anwesend ist und niemand anders als Gott selbst bei der Wahl des Papstes am Werk. Wenn der älteste Kardinaldiakon auf die Loggia des Petersdoms tritt, wird der im Geheimen nicht selten nach langem Streit und heftigen Konflikten in einer Zweidrittelmehrheit hergestellte Konsens nicht nur als von allen Kardinälen getragenes Ergebnis der Öffentlichkeit, sprich dem Publikum des Volkes Gottes auf dem Petersplatz präsentiert, sondern als ausdrücklicher Wille Gottes inszeniert. Denn der erste öffentliche Satz nach einer Papstwahl ist ein Zitat aus einem der wirkmächtigsten Texte des Neuen Testaments überhaupt. Annuntio vobis gaudium magnum, ich verkündige euch eine große Freude. So spricht der Engel des Herrn zu den Hirten auf dem freien Feld bei Bethlehem und fährt fort. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Mit Hilfe dieses Zitats aus dem Weihnachtsevangelium und den Assoziationen, die dieser Text bei den Hörern auslöst, wird die eigentlich frohe Botschaft, die in der Rede von der erfolgreichen Papstwahl steckt, das Evangelium, das der Diakon in der Rolle des Engels der Heiligen Nacht verkündet, sofort klar. Mit dem Habemus Papam sagt der Kardinal eigentlich: Ich verkündige euch die Geburt des Alter Christus. Der Papst ist der neue Christus in dieser Welt. Damit wird ein ungeheurer Anspruch formuliert. Der neue Papst nimmt demnach nicht nur eine neue Rolle ein, sondern durch die Inszenierung der Inauguration wird zugleich eine neue Wirklichkeit geschaffen. Der zum Papst gewählte Kardinal ist ontologisch ein anderer geworden. Er ist nach dem Glauben der Kirche zunächst und vor allem der Vicarius Christi. Er repräsentiert Christus in dieser Welt. Aber dies ist nur eine seiner Funktionen, nur einer seiner offiziellen Titel. Bei der Inauguration eines neuen Papstes geht es nach dem offiziellen päpstlichen Jahrbuch, dem Annuario Pontificio, natürlich auch um die Amtseinführung des Bischofs von Rom. Dann aber und vor allem um den Vicarius Jesu Christi, den Nachfolger des Apostelfürsten, Sumus Pontifex der Universalen Kirche, Patriarchen des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Souverän des Staates der Vatikanstadt und Diener der Diener Gottes. Auch wenn die Herstellung von Kontinuität in der Diskontinuität der Sedis Vacans zu den wichtigsten Aufgaben des Zeremoniells der römischen Päpste gehört und man im Morgenglanz der Ewigkeit vermuten würde, dass bei einem göttlichen Regisseur dem Skript der Inszenierung der Amtseinführung eines Papstes als quasi heiligem Text kanonischer Charakter zukommt, war und ist dessen Amtseinführung doch einem starken geschichtlichen Wandel unterworfen. Dabei kommt den Bühnen, auf denen die Amtseinführung stattfindet und inszeniert wird, entscheidende Bedeutung zu. Es geht näherhin um die Rollen, die der Lateranpalast als weltliches Herrschaftszentrum und die Lateranbasilika als eigentliche Bischofskirche des Bischofs von Rom einerseits und die Peterskirche mit dem Grab des Apostelfürsten Petrus und Legitimationsort des päpstlichen Primats andererseits spielen. Etwas zugespitzt formuliert lautet die entscheidende Frage: Ist der Papst als Papst Bischof von Rom oder ist der Papst als Bischof von Rom Papst? Und wie inszeniert man das sachgerecht? Seit den Zeiten der alten Kirche wurde man Bischof durch die Bischofsweihe, durch Handauflegung, durch andere Bischöfe und die folgende Intronisation auf der entsprechenden bischöflichen Kathedra oder dem Altar der Bischofskirche. Ursprünglich dürfte auch die Wahl des Bischofs von Rom, wie die anderer Bischöfe durch Klerus und Volk, erfolgt sein, ganz nach dem Grundsatz, wer allen vorstehen soll, der soll auch von allen gewählt werden. Im Lauf der Zeit aber kam es zu einer immer stärkeren Einschränkung des Wahlrechts auf den Klerus und wenige einflussreiche Laien. Seit der konstantinischen Wende nahm außerdem der Einfluss des Kaisers zu, ohne dessen Bestätigung konnte keiner mehr Papst werden. Seit dem 4. Jahrhundert war die Lateranbasilika die römische Bischofskirche. Durch die sogenannte konstantinische Schenkung, einer römischen Fälschung des 8. Jahrhunderts, wurden die weltlichen und geistlichen Herrschaftsansprüche der römischen Bischöfe überdies mit dem Lateran und der dortigen kaiserlichen Residenz, die Kaiser Konstantin Papst Stephan als Dank für die Heilung vom Aussatz geschenkt haben soll, verbunden. Damit kam der Besitzergreifung von Lateranpalast und Erlöserbasilika zentrale Bedeutung zu. Ein eigenes Zeremoniell für die Übernahme des Amtes eines Bischofs von Rom brauchte man nicht erst erfinden. Es lag ja im Ritus der Bischofsweihe bereit. Nach der katholischen Amtstheologie wird jedes kirchliche Amt durch eine Weihe übertragen. Die drei Weihestufen sind Diakonat, Priester und Bischofweihe. Für die Bischofsweihe-Liturgie sind die Handauflegung, die Stuhlsetzung und die Übergabe von Mitra und Hirtenstab die entscheidenden liturgischen Akte. Dabei spielt der Geweihte nicht nur auf eine bestimmte Zeit eine bestimmte Rolle. Nach katholischem Amtsverständnis ist der Geweihte vielmehr durch die Weihe ontologisch ein anderer geworden. Er handelt künftig in persona Christi. Nun aber galt der Bischof bis weit ins Mittelalter hinein als mit seiner Diözese durch die Weihe unlösbar verbunden. Er war sozusagen der Bräutigam seines Bistums. Ein Wechsel von einem Bischofssitz auf einen anderen war daher ausgeschlossen, hätte als Ehebruch gegolten. Auch zum Bischof von Rom konnte daher nur ein Nichtbischof gewählt werden. Damit war die Bischofsweihe bis zum 10. Jahrhundert der entscheidende zeremonielle Akt der Amtseinsetzung des Papstes. Erst die Weihe zum Bischof von Rom mit der Thronsitzung in der römischen Bischofskirche der Lateranbasilika machten den Papst zum Papst. Erst nach der Weihe und nach der Stuhlsitzung im Lateran konnte der Papst seine Vollmacht ausüben. Die Päpste datierten deshalb den Beginn ihrer Pontifikate nicht vom Tag der Wahl an, sondern ab dem Tag der Weihe. Die Weihe war der entscheidende zeremonielle Akt der Inauguration. Alle anderen symbolischen Akte hatten nur sekundäre Bedeutung. Im Lauf des 9. Jahrhunderts änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Die Translation, die Versetzung eines Bischofs von einem Bischofssitz zu einem anderen, wurde zusehends üblich. Dadurch wurde der Bischofssitz von Rom für andere Bischöfe immer attraktiver. Wenn aber nun ein zum Papst gewählter bereits Bischof war, schied die Bischofsweihe als entscheidender liturgischer Akt der Amtsübernahme aus. Es mussten dann neue zeremonielle Formen gefunden oder erfunden werden. Zwar blieb ein Segensgebet, eine Benedictio, erhalten, eine sakramentale Weihe, eine Ordinatio, war dies allerdings nicht mehr. Damit stand das Papstzeremoniell vor einem ganz entscheidenden Problem. Während alle anderen Leitungsämter in der Kirche selbstverständlich durch das Weihesakrament und den dadurch erfolgten ontologischen Statuswechsel übertragen wurden, war dies ausgerechnet beim obersten Amt in der katholischen Kirche nicht mehr der Fall, denn das Sakrament der Papstweihe existiert nicht. Aus diesem Grund lässt sich eine doppelte Entwicklung feststellen. Einerseits erhalten Riten, die sich im Laufe der Jahrhunderte sekundär um den Akt der Weihe des römischen Bischofs entwickelt hatten, nun konstitutiven Charakter. Andererseits trat eine ursprünglich eher sekundäre Bühne immer stärker in den Mittelpunkt. War zunächst der Lateran als Bischofskirche des Bischofs von Rom der entscheidende rituelle Ort gewesen, spielte jetzt die Petrusbasilika und vor allem das Petrusgrab eine immer wichtigere Rolle. Im Kontext einer zunehmenden Ausfaltung der papalen Idee und eines immer weitergehenden Primatsanspruchs des Bischofs von Rom als Papst der Gesamtkirche musste der Apostelfürst Petrus, auf den der Erlöser seine Kirche bauen sollte und wollte, theologisch und zeremoniell ganz neu definiert werden. Diese beiden Entwicklungen verliefen zwar unabhängig voneinander, sie waren aber durchaus miteinander verknüpft. Entscheidende Bedeutung kam jetzt der Intronisation des neuen Papstes zu. Ursprünglich war damit nur die im Ritus der Bischofsweihe ohnehin schon erhaltene Stuhlsetzung des neu geweihten Bischofs im Lateran verbunden. Nach und nach wurde daraus aber ein eigenständiger, feierlicher Akt der Intronisation, der an die Stelle der Bischofsweihe trat. Diese Intronisation war somit das eigentlich rechtsbegründende Element des Papsttums. Im Laufe der Zeit wurden zur Ausgestaltung dieser Intronisation immer stärker Riten aus dem byzantinischen Kaiserzeremoniell übernommen. Die Päpste bedienten sich also einer Imitatio Imperii, einer Nachahmung des Kaisers, um ihre geistliche Vorrangstellung anderen Bischöfen gegenüber, aber auch ihre weltlichen Herrschaftsansprüche besser in Szene setzen zu können. Hier ist zunächst das aus dem byzantinischen Hofzeremoniell stammende Pallium zu nennen, ein Wollstreifen, das seinem Träger eine imperiale Würde verleiht. Ursprünglich war dieses Pallium im kirchlichen Bereich ausschließlich dem Papst vorbehalten. Es war sein liturgisches Unterscheidungsmerkmal. Seit dem 9. Jahrhundert erhielten jedoch nach und nach auch alle Erzbischöfe als Metropoliten einer Kirchenprovinz das Pallium als Zeichen ihres Vorrangs vor den ihnen untergebenen Suffraganbischöfen. Daher kam der noch stärker an das Kaiserzeremoniell angelehnten Papstkrönung eine immer stärkere Bedeutung zu. Die Ursprünge einer päpstlichen Krone dürften ebenfalls im byzantinischen Kaiserzeremoniell liegen. Das sogenannte Phrygium, eine Mütze, taucht zum ersten Mal im 8. Jahrhundert auf und wurde von den Päpsten im Sinne der konstantinischen Schenkung als kaiserliches Diadem, das Konstantin ihnen als Zeichen ihrer kaiserlichen Würde überlassen habe, interpretiert. Bald erhielt diese Mütze, dieses Regnum, einen zweiten Kronreif und schließlich einen dritten, sodass die Tiara entstand. Sie symbolisiert die dreifache Vollmacht des Papstes, wie das Gebet bei der Krönung mit der Tiara deutlich zum Ausdruck bringt. Empfange die mit drei Kronen geschmückte Tiara und wisse, dass du der Vater der Fürsten und Könige, der Lenker der Welt, der Vikarius unseres Erlösers Jesus Christus auf Erden bist, dem Würde und Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Die Krönung als Höhepunkt der Inauguration eines neuen Papstes fand nicht mehr im Lateran, sondern stets bei St. Peter statt, allerdings außerhalb der Basilika auf den Stufen der Kirche. Die dreifache Würde, die der Papst durch die Tiara erhielt, ging zwar ursprünglich auf die römische Rechtsfiktion des mit dem Lateran verbundenen Hoheitsrechts des Papstes durch die konstantinische Schenkung zurück, konnte aber theologisch nur über das Petrusgrab in der Petrusbasilika legitimiert werden. Nur als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und nicht als Bischof von San Giovanni in Laterano konnte der Papst seinen universalen Anspruch erheben und ihn mit der Krönung eindrucksvoll inszenieren. Seine universale Aufgabe als Vicarius Christi ließ sich nur von der Petrus-Tradition her begründen, nicht aber von der von Konstantin angeblich geschenkten Bischofskirche im Lateran. Allerdings benötigte der Papst zur Inszenierung seiner Imitatio Christi, seiner Nachfolge Christi im Zeremoniell, entscheidende Elemente der Imitatio Imperii, der Nachahmung der Kaiser. Ohne Anleihen beim Kaiserzeremoniell hätte er seine einmalige kirchliche Stellung, die gerade nicht durch eine Weihe begründet war, kaum symbolisch adäquat darstellen können. Zwar spielten der Lateran und die reale Intronisation auf dem dortigen Bischofsstuhl immer noch eine Rolle, aber die symbolische Besitzergreifung der Kathedra Petri, die eben nicht im Lateran, sondern mit dem Vatikan verbunden war, auch wenn es dort einen realen Bischofsthron wohl gar nicht gab, war fortan der konstitutive Akt der Inszenierung der Amtsübernahme eines neuen Papstes. Diese Entwicklung, die sich bereits gegen Ende des 10. Jahrhunderts angedeutet hatte, setzte sich in den folgenden drei Jahrhunderten definitiv durch. Es wird aber deutlich, dass es zunächst noch kein klares Regiebuch für die Amtsübernahme mit einer eindeutig feststehenden Szenenfolge gab. So wurde zum Beispiel 1099 Paschalis II. Vom heiligen Petrus selbst zum Papst gewählt. Man trug ihn dann in den Lateran, setzte ihn dort auf den Bischofsstuhl. Am folgenden Tag wurde in der Petruskirche geweiht, auf ihrem Vorplatz mit der Tiara gekrönt. Bei anderen Papstwahlen dieser Zeit wird der Gewählte zuerst nach St. Peter getragen. Er erhält dort das Pallium und eine Benediktio, was wohl heißt, dass er schon Bischof ist. Er wird dann gekrönt und reitet unmittelbar darauf auf einem weißen Pferd zum Lateran, um diesen zum Besitz zu nehmen. Zu diesen beiden Entwicklungslinien, der Imitatio Imperii und der Verlagerung der Hauptbühne der Amtseinsetzung des Papstes vom Lateran zu St. Peter, kommt im 11. Jahrhundert eine dritte, nicht minder bedeutungsvolle: die Einschränkung des Wahlrechts auf die Kardinäle und die Betonung der Wahl als konstitutiven Akt der Papstwerdung. Dies geschah im berühmten Papstwahldekret Nikolaus II. Von 1059. Was war geschehen? Nach dem Tod von Papst Stephan IX. Hatten in Rom, wie üblich, Klerus und Volk Benedikt X. zum Papst erhoben. Die Kardinäle waren mit dieser Wahl nicht einverstanden. Sie flohen aus Rom nach Siena und wählten dort Gerhard, den Bischof von Florenz, als Nikolaus II. Zum Papst. Damit war das althergebrachte Wahlrecht von Klerus und Volk in Rom missachtet. Die Wahl hatte außerhalb Roms stattgefunden und vor allem war erstmals auf eine bestimmte Gruppe römischer Kleriker, die Kardinäle, eingeschränkt worden. Außerdem konnte Nikolaus II. Zunächst weder von seiner Bischofskirche, dem Lateran, Besitz nehmen, noch bei St. Peter gekrönt werden. Damit lag eigentlich eine unkanonische Wahl vor. Erst nachdem es ihm gelungen war, Benedikt X. zu vertreiben, konnte Nikolaus II. Diese Akte nachholen. Um seine ungültige Wahl im Nachhinein zu sanktionieren, erließ er das schon genannte Papstwahldekret, das das Wahlrecht auf die Kardinalbischöfe einschränkte und bestimmte. Der zum Papst Erwählte hat sofort nach der Wahl, auch wenn Kriegszeit oder ein bösartiger Anschlag von Menschenhand es verhindern, ihn auf den apostolischen Sitz der Regel nach zu intronisieren, alle Autorität als Papst, die heilige römische Kirche zu regieren und über alle ihre Mittel zu verfügen. Damit wurde die Wahl zum konstitutiven Akt, eine Intronisation in St. Peter oder gar eine Besitzergreifung des Laterans, die bisher als grundlegend für die Übernahme des Papstamts angesehen worden war, waren nicht mehr notwendig. Mit der Wahl wird er Papst und basta. Diese Bestimmung war zwar in der Folgezeit nicht unumstritten, sie setzte sich aber im Lauf der nächsten Jahrhunderte als kirchenrechtlich verbindlich durch. Dem Wahlzeremoniell, als dem entscheidenden Akt, kam nun immer mehr die zentrale Bedeutung zu. Alle übrigen Riten wurden mehr und mehr zum ausdeutenden Beiwerk dessen, was im Akt der Wahl bereits geschehen war. Deshalb verwundert es nicht, dass sich in den folgenden Jahrhunderten das Recht der Papstwahl ausschließlich auf die Kardinäle beschränkte, dass die Wahl mehr und mehr unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dass die Mitwirkungsrechte von Klerus und Volk Roms faktisch nicht mehr existierten, dass es 1179 zur Einführung der Zweidrittelmehrheit kam, um Doppelwahlen zu vermeiden, und dass schließlich seit 1274 das Konklave als rechtliches Erfordernis vorgeschrieben war. Ein außerhalb eines Konklaves gewählter Papst sollte künftig als unrechtmäßig gelten. Der Streit um die Wahl des Stellvertreters Jesu Christi sollte künftig hinter verschlossenen Türen stattfinden. Aufgrund dieser Vorschriften dauerten die Wahlen manchmal bis zu 2 Jahren. Erst nach der vollzogenen Wahl sollten Klerus und Volk in einer überzeugenden Konsensfassade von der einmütig unter der Einwirkung des Heiligen Geistes erfolgten Wahl überzeugt werden. Dann sollten sie durch Akklamation ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen, die aber nicht rechtlich verbindlich war. Zwar hatte die Einführung des Konklaves eine undurchdringliche Mauer zwischen den Kardinälen als den eigentlichen Akteuren der Papstwahl und dem übrigen Klerus und Volk als Zuschauer errichtet, für den Betrachter von außen war diese Wahl eine gelungene Inszenierung des Geheimen. Auf der inneren Bühne aber, innerhalb des Konklaves, konnte jedoch von Geheimhaltung und geheimer Wahl keine Rede sein. Die Papstwahlen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit waren deshalb Konklave öffentlich. Eine andere Form hätte die römische Mikropolitik, das heißt die klientelläre Verflechtung der einzelnen Kardinalsfamilien, die unter der Leitung der Kardinalnepoten, also der Neffen der verstorbenen Päpste, als eigentlich starken Männern standen, auch konterkariert. Nur wenn die Häupter der jeweiligen Parteien im Konklave die Kontrolle darüber behielten, wie die Anhänger ihrer Partei, die den Aufstieg zum Kardinalat dem jeweiligen Papstonkel verdankten, sich verhielten, konnten sie sicher sein, dass diese Kardinäle ihre Dankbarkeit durch richtige Stimmabgabe adäquat zum Ausdruck brachten. Deshalb wurden die Papstwahlen in dieser Zeit in der Regel als Adorationswahlen inszeniert. Das heißt, die Kandidaten der verschiedenen Häuser versammelt sich mit dem jeweiligen Kardinalnepoten in unterschiedlichen Kapellen des apostolischen Palastes, der als Konklaveraum galt. Oft wurde monatelang verhandelt und taktiert. Gewählt war derjenige, dem zuerst 2/3 der Kardinäle huldigten, indem sie sich vor seinem Thron niederwarfen. Hier kam es nicht selten zu tumultartigen Szenen, weil mitunter mitten in der Nacht versucht wurde, einen solchen 2/3-Zulauf zu inszenieren. Vor allem ältere Kardinäle, die mitten aus dem Schlaf gerissen nicht zu spät kommen wollten, um sich die Gunst des neuen Papstes nicht zu verscherzen, schlossen sich mitunter dem Huldigungszug an, ohne genau zu wissen, welchem der Kandidaten er überhaupt galt. Dabei spielten auch die sogenannten Kronkardinäle eine nicht geringe Rolle. Das hieß, die katholischen Souveräne, insbesondere Spanien, Frankreich und Habsburg, hatten das einmalige Recht der Exklusive. Das heißt, sie konnten einen ihnen missliebig erscheinenden Kandidaten von der Papstwahl ausschließen. Die Kronkardinäle waren dabei genauso wie die Kardinalnepoten gezwungen, bei der Einsetzung dieser einmaligen Exklusive zu taktieren, um ein Beispiel zu nennen. Die spanische Partei im Konklave befürchtet die französische Exklusive gegen ihren Wunschkandidaten. Deshalb wird zunächst ein anderer spanienfreundlicher Kandidat von dieser Partei zum Schein favorisiert, bis der französische Kronkardinal befürchtet, dieser werde bald die Zweidrittelmehrheit erhalten. Dann muss er sein Exklusionsrecht einsetzen gegen diesen und der Weg für den eigentlichen spanischen Kandidaten wäre frei. Wenn aber nun die Wahl und nicht mehr die Weihe oder die Intronisation oder der Krönung die entscheidende Bedeutung beikam, dann musste im Interesse einer Spiritualisierung und Theologisierung der Papstwahl die Frage nach der Qualität oder genauer Sakramentalität dieses Vorgangs neu gestellt werden. Dies sollte tatsächlich im Kontext der großen Konklavereform Gregors des 15. im Jahr 1621 geschehen. Die Konklave öffentliche, rituelle, tumultartige Adorationswahl wurde jetzt durch ein geheimes, schriftliches Skrutinalverfahren, also eine Wahl durch Stimmzettel, abgelöst. Der Papst wurde jetzt immer in der Sixtinischen Kapelle als dem Konklaveraum unter dem jüngsten Gericht Michelangelos gewählt. Jeder einzelne Kardinal hatte einen Namen auf seinen Stimmzettel zu schreiben und diesen zu falten. Jeder wurde einzeln aufgerufen, den Stimmzettel in der Hand haltend, auf das jüngste Gericht zuzuschreiten. Um den Stimmzettel in den dort auf einem Altar aufgestellten Kelch, der als Wahlurne diente, hineinzuwerfen. Dabei wurde eine enge Kohärenz von symbolischer Handlung, Wort, Bild und Raum im Wahlzeremoniell hergestellt. Auf dem Weg zum jüngsten Gericht, wo die einen nach oben gehen und die anderen in die ewige Verdammnis fallen, musste jeder Kardinal mit lauter Stimme folgenden Eid sprechen. Christus, den Herrn, der mein Richter sein wird, nehme ich zum Zeugen, dass ich denjenigen wähle, den ich nach Gottes Willen wählen muss. Damit wird eine unmittelbare Beziehung zwischen Gott und jedem Kardinal hergestellt. Jeder soll nur noch den wählen, den ihm sein Gewissen aufgibt. Statt Dankbarkeit geht es jetzt um das unmittelbare Face-to-Face des einzelnen Papstwählers mit dem eschatologischen Weltenrichter. Jedenfalls in der Theorie der Papstwahlordnung von 1621. Ob das aber in der Praxis so war, ob die Faktoren der Dankbarkeit wirklich keine Rolle mehr spielten, das steht auf einem ganz anderen Blatt.